Orange FM. Hi, wir sind die Orsons und wir wünschen dir, lieber Fritz, liebes Fritz, wünschen wir dir alles, alles unfassbar Tolle auf die nächsten 186.436 Jahre. Ein sehr schöner Moment, der mir jetzt gerade einfällt, weil wir es vor kurzem erst gesehen haben und ein Video davon haben, dass Fritz ein Lied von Tuas EP laufen lassen hat, das sonst nie ins Radio gefunden hätte. Und wir haben es live im Radio gehört, als wir am dritten Orsons-Album saßen. Und das war das erste Tour-Lied, das im Radio lief. Das lief bei euch. Und ich habe damals auch Tour gefilmt, wie ihr das aufgenommen habt. Und es war ein sehr schöner Moment, weil so Musik sonst nicht im Radio gewesen wäre. Und dafür sind wir euch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche mir von Fritz, dass ihr weiterhin unangepasst bleibt und genau das macht, worauf ihr Bock habt. Liebes Radio Fritz, hier spricht Dirk von Lozo, ein Abgesandter aus dem Hause Tocotronic Berlin und Hamburg. Wir gratulieren dir zum 25-jährigen Geburtstag. Was du vielleicht nicht weißt, auch wir, die Gruppe Tocotronic, werden dieses Jahr 2018 25. Wir haben also gemeinsam angefangen und auch eine gemeinsame Geschichte. Eine sehr schöne Erinnerung ist zum Beispiel das Radiokonzert, das wir im Foyer deines prachtvollen Rundfunkgebäudes gegeben haben. 2005 war das. Aber auch viele andere schöne Gespräche und Ausflüge nach Potsdam in dein Studio kommen uns kollektiv ins Gedächtnis. Wir gratulieren. Ohne dich wäre das Leben sinnlos. Bis bald, Tocotronic. Hi, ich bin Zertusche. Ich wünsche Fritz Radio alles Gute zum 25. Jubiläum. Macht weiterhin so geile Mucke, geiles Rahmenprogramm, coole Talkshows. Ich durfte auch schon mal dabei sein im Trabi damals. Und ja, ich wünsche euch weiterhin viele geile 25 Jahre. Und ich hoffe, wir sehen uns mal. Also bis bald. Ciao, ciao. Sportfrei, euer Tusche. 15.29 Uhr. Hallo, hier spricht der Thomas Vogel. Woher könnten sich Fritz-Hörer in meinem Zusammenhang noch erinnern? Ich habe zum Beispiel das legendäre Fritz-Kneipen-Quiz mit aus der Taufe gehoben und habe in den ersten Jahren die Fragen in den Kneipen gestellt. Absoluter Höhepunkt für mich war 2007 das bis dahin größte Fritz-Kneipen-Quiz im Berliner Olympiastadion mit geschätzt 4.000 bis 5.000 Mitspielern. Außerdem habe ich so etwa von 2004 bis 2007 an der Seite von Tommy Wosch die Sendung Bollmann auf Fritz bestritten. Das war eine großartige Sendung, fand ich zumindest, die sehr von Spontanität, Genialität und Wahnsinn lebten. Fritz, das war für mich immer mehr als eine Arbeit, es war eine Lebenseinstellung und ich glaube, es ist auch nicht zu dick aufgetragen, wenn man sagt, es war die geilste Zeit meines Lebens. Ich habe 10 Jahre und 15 Jahre Fritz aktiv miterlebt und gefeiert und heute wünsche ich meinem ehemaligen Sender alles Gute zum 25. Jubiläum. Es gibt eine ganze Menge Musik, die ich mit Fritz verbinde, zum Beispiel das hier, OPM mit Heaven is a Halfpipe. Hallo, mein Name ist Kruse und ich bin verschnupft, immer noch, Krankheit. 102,6 Moderatoren, wir glühen ja vor auf diesem großen Fritz-Geburtstag, also heute hier 102,6 Moderatoren. Ich bin auch so saugespannt, wer eigentlich die 0,6 ist, mal sehen. Und wir wollen das Ganze doch immer mit Fritz-Geschichten verbinden. Erstmal alles Gute, liebes Fritz, zum Geburtstag. Ich erinnere mich sehr gerne an eine der ersten Einsätze. Da war ich noch ein ganz kleiner Reporter und da war irgendwie Thema Paleo-Diät. Das ist irgendwie so eine Diät, wo man nur rohes Fleisch isst. Also haben wir uns gedacht, es war übrigens auch Winter. Ey, komm, dann gehen wir jetzt auf den Kreuzberg und essen rohes Fleisch. Also saß ich da mit so einem Fritz-Übertragungsmikro nackt im Winter mit einem Pelzmantel an und ich hatte aus dem Filmfundus eine große Keule, einfach weil Paleo, Steinzeit und so weiter. Also haben wir eine Live-Schalte von da zu den Radio Fritzen am Morgen gemacht und ich habe dann auf dem Kreuzberg nackt im Pelzmantel rohes Fleisch gegessen. Das habe ich sofort danach ausgebrochen und dann kam ein älterer Mann vorbei und gesagt, was macht ihr denn da? Ich sagte, das ist Radio. Dann hat er mich gefragt, ohne mit der Wimper zu zucken, ja und warum brauchen Sie dafür eine Keule im Radio? Ja, stimmt. Dann haben wir direkt danach noch einen Kurzfilm gedreht, der hieß Keule. Ja, in diesem Sinne, alles Gute zum Geburtstag, Fritz. Ihr hört jetzt entweder, Keule heißt auf Englisch Maze, die amerikanische Thrash-Metal-Band Maze aus dem Jahre 1987 mit dem Song The Evil in God. Oder aber Keule, eine fantastische Kombo aus Berlin, die beide zusammen mal eine Zeit lang Musik gemacht haben. Und zwar Klaus und Serafinale, zwei unfassbare Typen. Ich glaube, momentan als Keule treten sie nicht mehr auf, weil sie sind so irgendwie aktiv. Die haben auf jeden Fall das Projekt Keule gehabt. Und vielleicht gibt es dann jetzt auch den Song von denen, ja genau, Keule, großartig. Alles Gute, Fritz. Die Radio Fritzen am Morgen. Hallo, mein Name ist Hadne Tesfay. Ich habe 15 Jahre bei Fritz gearbeitet, als Reporterin und als Moderatorin. Letzteres mache ich immer noch, allerdings nicht mehr beim Hörfunk, sondern beim Fernsehen. In 15 Jahren bei Fritz, da erlebt man auf jeden Fall ganz schön viele wilde Geschichten. Lustigerweise aber seltener, wenn man im Studio ist, mehr, wenn man als Reporterin unterwegs ist. Und deshalb findet meine Lieblingsgeschichte auch 2003 auf dem Splash Festival statt. Da sollte ich als Reporterin Gangster interviewen. Die waren nämlich der Headliner am Samstagabend, also Guru und DJ Premier. Und für mich war das eine Riesensache. Ich war nämlich großer Fan und entsprechend aufgeregt, weil ich auch nicht so richtig wusste, so, boah, wenn ich die jetzt treffe und die total doof sind und sich dann selber demontieren und ich dann ihre Musik überhaupt nicht mehr genießen kann und voreingenommen, finde ich das dann nicht vielleicht richtig, richtig blöd. Alle Sorge war aber unberechtigt, weil nämlich sowohl Guru als auch DJ Premier absolut zauberhaft waren. Wahnsinnig professionell, wahnsinnig umgänglich, sehr lieb, zugänglich vor allen Dingen auch. So zugänglich, dass ich mit denen noch ganz schön gefeiert habe auf dem Splash und mich dann auch zugegebenerweise oder zugegebenermaßen zu spät ins Auto gesetzt habe. Ein Ticken zu spät. Allerdings wäre das nicht weiter dramatisch gewesen, wenn die Autobahn nicht voll gesperrt gewesen wäre. Und ich mittendrin im Stau. Weder zurück noch vor, es ging gar nichts. Tatsächlich war ich mega müde und dachte die ganze Zeit, nur hoffentlich schaffe ich noch dieses Studiogespräch, was ich dann auch getan habe, allerdings mit Ach und Krach. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich war nämlich so kaputt, dass ich mich da einfach gar nicht mehr dran erinnern kann. Der Abend war aber unvergesslich und als Beweisstück habe ich bis zum heutigen Tage ein unterschriebenes T-Shirt von Guru und Gangster, das für mich an Wert nochmal gewonnen hat, als nämlich 7 Jahre später, im Jahr 2010, Guru ganz plötzlich und unerwartet verstorben ist. Ich habe das T-Shirt nie wieder angehabt, weil ich Angst habe, dass irgendwas damit ist, dass da ein Fleck draufkommt, den ich nie wieder rauskriege und das ist dann für immer besudelt. Also hat das einen ganz besonderen Ort in meinem Schrank und vor allen Dingen in meinem Herz. Genauso wie Fritz. Happy Birthday, Fritz. Danke für all die wunderbaren Jahre, danke für all die tollen Geschichten und alles, alles, was ich bei dir lernen durfte. Ich habe natürlich auch einen Musikwunsch und zwar natürlich was von Gangster Royalty. Fritz wird 25, wie schön ist das denn? Verantwortlich für einen Reigen von schönen Erlebnissen. Ein schönes möchte ich, ist mir besonders in Erinnerung geblieben, möchte ich erzählen. Jemand hat bei uns angerufen beim Poetry Blue Moon und gesagt, er wäre Materia. Und ein Tipp für euch da draußen, wenn ihr mal eine Radiosendung habt, könnt ihr einfach cool reagieren, wenn jemand behauptet, er wäre ein Prominenter. Einfach sagen, einfach so tun, als wäre das immer so, als würde immer Prominente anrufen und sagen, hey, cool, Materia, ja klar, was geht? Man kennt sich, man unterhält sich einfach locker und ungezwungen. Oder man reagiert wie ich damals und sagt, wirklich, bist du wirklich Materia? Ja, okay, wo ist der denn geboren? Und dann hat er natürlich gesagt, ich weiß nicht, Rostock oder so. Und er wusste dann alles. Also, auf jeden Fall, ich habe gedacht, so, okay, vielleicht ist es ein Hardcore-Fan. Und irgendwann hat dann dieser Typ gesagt, naja, also, sitzt du gerade im Studio? Habe ich gesagt, ja, ja, klar, sitze ich gerade im Studio. Ja, wenn du geradeaus guckst, da hängt ein Plakat von mir und unten links in der Ecke habe ich unterschrieben. Und genau so war es. Und dann habe ich gedacht, okay, ist Materia. Cool, cool. Und dann hat Materia einen Text zum Besten gegeben von Masimoto und war herzerwärmend nett. Ich war ein bisschen uncool reagiert, aber mein Leben war um eine Geschichte reicher. Deswegen und wegen der vielen anderen 1000 Geschichten, herzlichen Glückwunsch. Gleich 4:01. Fritz, du alter Sack. Hier ist Pierre aus Berlin, a.k.a. Peter Fox. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Und ich wünsche mir von Vampire Weekend Unbelievers. Haut rein, ciao.